Nach einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan rechnet Kanzlerin Merkel mit einer baldigen Besuchserlaubnis für deutsche Abgeordnete bei den Bundeswehrsoldaten im türkischen Incirlik. Ich glaube, dass es in den nächsten Tagen die Möglichkeit gibt, dass wir hier positive Nachrichten zu diesen berechtigten Forderungen bekommen, sagte Merkel wörtlich. Bei den Verhandlungen zwischen der Türkei und der EU über die Visumliberalisierung für türkische Bürger sieht die Kanzlerin ebenfalls die Möglichkeit einer Einigung. Sie habe den Eindruck gehabt, dass die türkische Seite Interesse habe, die ausstehenden Probleme noch zu lösen. Das werde aber noch etliche Wochen dauern, fügte Merkel vor Journalisten auf dem G20-Gipfel in Hangzhou hinzu. Einer der Knackpunkte ist die Entschärfung der türkischen Antiterrorgesetze. Der Bürgerkrieg in Syrien war ebenfalls Thema des rund einstündigen Gesprächs zwischen Merkel und Erdogan. Die Kanzlerin sagte, sie sei sich mit dem türkischen Präsidenten einig gewesen, dass der politische Prozess in Syrien wieder in Gang kommen müsse. Besonders die Lage in Aleppo sei nicht hinnehmbar, sagte die Kanzlerin. Sie hoffe, dass es hier sehr schnell zu einem Waffenstillstand komme, um humanitäre Hilfe zu leisten.